Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, I've explained to you how I have understood this passage. Ich habe dir erklärt, wie ich diesen Abschnitt verstehe. Now, let's continue. Machen wir weiter. So, then, my fellow believers, Vers 33, also, meine Mitgläubigen, when you assemble as one to share a meal, wenn ihr zusammenkommt, um gemeinsam zu essen, show respect for one another and wait for all to be served. Dann ehrt einander und wartet, bis alle bedient worden sind. How can people think that this whole passage is about communion? Wie können Menschen bloß denken, dass es in diesem ganzen Abschnitt um das Abendmahl geht? And the actual body of Jesus Christ was broken at the cross 2000 years ago. Und zwar im Hinblick auf den Leib Jesu Christi, der vor 2000 Jahren am Kreuz gebrochen wurde. He starts it with dishonoring the Christian brother and he finishes with the same thought. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit der Entehrung des christlichen Bruders und er beendet ihn mit demselben Gedanken. Look, he finishes right here. Hey, whenever you eat, please respect one another. Er schließt genau hier ab. Hey, wenn ihr esst, bitte achtet euch gegenseitig. Wait for everybody to be served. Wartet, bis alle bedient sind. Look what he said in verse 34. Schau, was in Vers 34 sagt. If you are that hungry, eat at home first. Wenn ihr so hungrig seid, dann esst zuerst zu Hause. Now, I believe that was sarcastic. Ich glaube, das ist sarkastisch gemeint. I really do believe that. Das glaube ich wirklich. Because if you read all of the letters of Paul, denn wenn du alle Briefe von Paulus liest, he was very loving, but there are some statements that he put in a little sarcasm. Ist sehr liebevoll, aber es gibt einige Aussagen, die mit ein wenig Sarkasmus versehen hat. Look. Schau mal. He literally says, if you're that hungry, eat home first. Sagt buchstäblich, wenn ihr so hungrig seid, dann esst zuerst zu Hause. He knew they weren't that hungry. Wusste, dass sie nicht so hungrig waren. They were just rude and loving and dishonoring. Sie waren nur grob, lieblos und respektlos. So he's again reaffirming, if you don't do that, you will bring judgment upon yourself. Also bekräftigt noch einmal, wenn ihr das nicht tut, bringt ihr das Gericht über euch. I think that the whole teaching is so serious. Ich denke, diese ganze Lehre ist so ernst zu nehmen. And so ignored by the church. Und wird von der Gemeinde so wenig beachtet. That we are really supposed to learn it. Dass wir sie wirklich lernen sollten. How can we think that Jesus and his body is divided? Wie können wir denken, dass Jesus und sein Leib geteilt sind? Remember when Jesus himself said, erinnere dich daran, was Jesus selbst gesagt hat. One day when I will come back, wenn ich eines Tages wiederkomme, I will say, werde ich sagen, I was hungry and you have not fed me. Ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. That was happening in the church in Corinth. Genau das ist hier in der Gemeinde in Korinth passiert. Paul said, some of you are full, others are hungry. Paulus sagt, einige von euch sind satt, andere sind hungrig. And Jesus said he will ask this question one day. Jesus sagte, dass diese Frage eines Tages stellen wird. Then they will say to him, dann werden sie zu ihm sagen, when did we see you hungry? Wann sahen wir dich hungrig? And the answer will be this. Die Antwort wird lauten, whatever you've done to one of the least, that's exactly what you've done to me. Was immer ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr auch mir getan. So let's sum up this whole teaching. Fassen wir diese ganze Lehre zusammen. The church and Jesus are not two separate things, it's one. Die Gemeinde und Jesus sind nicht zwei getrennte Dinge, sie sind eins. Everything that you do to a Christian brother or sister, you do directly to Jesus. Alles, was du einem christlichen Bruder oder einer christlichen Schwester tust, tust du unmittelbar auch Jesus. But aber also everything that you do not do for your brother and sisters, you also have not done for Jesus. Auch alles, was du deinen Brüdern und Schwestern nicht tust, tust du es auch Jesus nicht. Every time you mistreated somebody because you thought you had a right to do so. Jedes Mal, wenn du jemanden schlecht behandelst, weil du denkst, du hättest das Recht dazu, you have mistreated directly Jesus Christ. Behandelst du unmittelbar Jesus Christus schlecht. I guarantee you. Ich garantiere dir. There is no, well, there shouldn't be any Christian anywhere in the world. Dass es wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt Christen gibt, who would treat Jesus the way they have treated other Christians sometime in their lives. Die Jesus so behandeln würden, wie sie andere Christen manchmal behandelt haben. It's because we have not understood that Jesus and his church are not two separate entities. Das liegt daran, dass wir nicht verstanden haben, dass Jesus und seine Gemeinde keine zwei getrennten Einheiten sind. So I would like you to do a little homework. Ich gebe dir ein paar Hausaufgaben. I would like you to sit down with a piece of paper and pen. Nimm ein Blatt Papier und einen Stift, setz dich hin and ask the Holy Spirit a few questions. Und stelle dem Heiligen Geist ein paar Fragen. You can make up your own questions, but I will help you a little bit. Du kannst dir deine eigenen Fragen ausdenken. Ich helfe dir ein wenig. Questions like this. Fragen wie diese. Lord, do I carry offense against any Christian anywhere in the world? Herr, nehme ich an irgendeinem Christen auf der Welt Anstoß? Show me. Zeige es mir. And then you write down. Schreibe es dann auf. Let's imagine. Wir nehmen mal an. I'm offended at Philip. Du fühlst dich von Philip beleidigt. So you write down, I am offended at Philip. Also schreibst du auf, ich wurde von Philip beleidigt. Then you cross out Philip. Dann streichst du Philip durch. And you substitute with Jesus. Und ersetzt Philip durch Jesus. And then you read, I am offended at Jesus. Dann liest du, ich wurde von Jesus beleidigt. Then you ask the Holy Spirit. Dann fragst du den Heiligen Geist. Have I dishonored any one of my Christian brothers and sisters? Habe ich einen meiner christlichen Brüder und Schwestern nicht geehrt? You remain quiet. Du bleibst still. And if he shows you, wenn er dir dann zeigt, I have dishonored Mary, dass du Maria entehrt hast, so you cross out Mary and you write down Jesus. Streichst du Maria durch und schreibst Jesus hin. And then you realize, dann erkennst du, how easy it is for us to dishonor Jesus, wie leicht es für uns ist, Jesus zu entehren, to talk bad about Jesus, schlecht über Jesus zu reden, to be offended at Jesus, beleidigt mit Jesus zu sein, to live in arrogance towards Jesus, und hochmütig gegenüber Jesus zu sein. And it's a serious thing. Das ist eine ernste Sache. Let's not live like this anymore. Lass uns nicht mehr auf diese Weise leben. And then Paul writes something that makes me very curious. Dann schreibt Paulus etwas, das mich sehr neugierig macht. When I come to you, I will answer the other questions you ask me in your letter. Wenn ich zu euch komme, werde ich die anderen Fragen beantworten, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. When I read this, I have to guard my heart not to be upset at all, which means I would be upset at Jesus. Wenn ich das lese, muss ich mein Herz hüten, dass ich mich nicht über Paulus aufrege, was bedeutet, dass ich mich über Jesus aufregen würde. Paul, why didn't you answer the question in the letter? I would love to learn more. Paulus, warum hast du die Fragen nicht in deinem Brief beantwortet? Ich würde gerne mehr lernen. But obviously he had reasons. Aber er hatte offensichtlich Gründe dafür. Well, we tackled chapter 11. Nun, wir haben Kapitel 11 durchgenommen. We've already studied chapter 12, 13 and 14 at another time. Die Kapitel 12, 13 und 14 haben wir bereits zu einem anderen Zeitpunkt besprochen. Now I will think what we will do next. Ich überlege mir jetzt, was wir als nächstes anpacken. See you guys tomorrow. Bis morgen.